Das Genozidmahnmal in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens. Ein 44 Meter hoher Zacken aus Beton auf einem Hügel hoch über der Stadt. Von hier aus sieht man den Ararat, den heiligen Berg der Armenier. Doch der ist praktisch unerreichbar. Er liegt auf türkischem Gebiet. Eine Gruppe 5- bis 6-jähriger Jungen und Mädchen hat sich vor dem Genozidmahnmal aufgestellt. Vor einem unterirdischen Feuer legen sie Blumen nieder. Schon den ganz Kleinen wird hier beigebracht, wie wichtig der Genozid an den Armeniern vor 101 Jahren ist. Die Betreuerin: Wir sind ein Kindergarten aus Erevan und sind hier, um das 25-jährige Gründungsjubiläum des modernen Armeniens zu feiern. Die Kinder sollen schon früh etwas vom Genozid an den Armeniern erfahren. Denn viel zu lange wurde dieser Völkermord verschwiegen. Unten in der Rotunde des Genozidmuseums sind Fotos und erschreckende Texte ausgestellt. Besonders auffällig die Brutalität, das Abhacken von Gliedern, das Verbrennen von Kindern, die massenweise Kreuzigung armenischer Christen während des Genozids. Methoden, wie sie heute der IS anwendet. Der Journalist Ara Tadevosyan: It served as a good opportunity to think again about what happened 100 years ago. Der 100. Jahrestag des Genozids war für viele von uns eine Gelegenheit, neu nachzudenken. Die Botschaft ist die: Der Jahrestag bedeutet, dass wir gesiegt haben. Alle Armenier sollten damals vernichtet werden, aber wir sind immer noch da. Wir haben jetzt ein freies, unabhängiges Land. Es gab da einen sehr emotionalen Moment. Am Vorabend des Jahrestages, am 23. April 2005, gab System of a Dawn ein Konzert, eine amerikanische Band, die aus Armeniern besteht. Der Gitarrist sagte vorher: Dies ist für unsere Mörder. Dies ist kein Rock'n'Roll-Konzert, sondern dies ist Rache, weil es uns Armenier immer noch gibt. Die Armenier wollen nicht mehr Opfer sein, sondern in die Zukunft blicken. Zwar ist Armenien kein Musterland, es gibt häufig Demonstrationen, die mit Gewalt niedergeknüppelt werden. Erst vor wenigen Tagen musste der Premierminister wegen Korruption zurücktreten. Doch Armenien will nach vorn. Das Land hat keine Bodenschätze, kein Öl oder Gas, aber seine wichtigste Ressource ist das Brain Capital, das intellektuelle Potenzial. Die IT-Industrie ist im letzten Jahr um 25% gewachsen. Armenier sind als Ingenieure, Wissenschaftler und Geschäftsleute in der ganzen Welt bekannt. Zu dieser Gruppe gehört auch der reichste armenische Unternehmer, Ruben Vardanyan. Mit 22 Jahren ging er nach Moskau und gründete dort die erste Investitionsbank. Inzwischen steckt er sein Vermögen in soziale und künstlerische Projekte. Ruben Vardanyan: For me, I'm one of the descendants of the genocide survivors. Okay, my grandfather. Die gesamte Familie meines Großvaters wurde im Genozid ermordet. Nur mein Großvater hat durch die Hilfe amerikanischer Missionare überlebt. Wir sind ganz unmittelbar betroffen. And I think Germans helping Armenia to become more prosper. Die Anerkennung des Genozids durch Deutschland ist ehrlich gesagt nicht so sehr für uns Armenier wichtig, sondern für die Deutschen. Sie haben ja die Massaker gefördert. Sie sind mitverantwortlich und erkennen das endlich an. Das ist gut. Die beste Art der Wiedergutmachung ist aber eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Armenien, die uns mehr Wohlstand erlaubt. Die Deutschen können uns helfen, in Ausbildung und Technologie zu investieren. Das wäre der beste Schadensersatz. Aber das sollten sie freiwillig tun, ohne äußeren Druck und Zwang. In seinem Büro im Parlament sitzt der Abgeordnete Tevan Bogosyan, ein unscheinbarer kleiner Mann mit schwarzen Augen und schwarzen Haaren. Er leitet einen Think Tank zur Zukunft Armeniens. Doch der Genozid ist Teil der armenischen Identität. Immer wieder geht der Blick auch auf den Umgang mit der Vergangenheit. Bogosian klagt, erst 26 Staaten haben den armenischen Genozid bisher anerkannt. Tell the truth. When people ask me what can international community or international media. Die Wahrheit erzählen, darauf kommt es an. Wenn mich die internationalen Medien fragen, sage ich immer, schreiben Sie unsere Geschichte auf, so wie sie ist. Denn jedes Mal, wenn ein Artikel erscheint, hat das Auswirkungen auf die türkische Öffentlichkeit. Es gibt ja kaum noch demokratische Zeitungen in der Türkei, aber die meisten der 70 Millionen Türken können Facebook und Twitter lesen. Die Welt hat sich geändert. Kein autokratisches System kann sich mehr abschotten.